Blumfeld, ein älterer Junggeselle. Kapitel 1. Übung 8. Hörverständnis. Gespräch mit der Bedienerin. Was kommt wohin? Was ist nicht sauber? Ja, also, gute Frau, so geht das nicht. Die Blumenvase muss auf dem Tisch stehen. Und die Decke legen Sie bitte aufs Bett. Dann gehören Strümpfe und so weiter natürlich in den Schrank. Und das Bild hängen Sie nach dem Putzen wieder an die Wand. Die beiden Teppiche können nicht unterm Bett liegen bleiben. Und das Fenster, hören Sie, das Fenster ist ja ganz schmutzig. So geht das wirklich nicht.